Was ist die stärkste Triebkraft des Menschen? Angst. Nach der Landung traf man sich in einem Vier-Sterne-Hotel unweit des Flughafens. Nach der Erinnerung von Petri stellte Conle dabei unter anderem auch die folgende Frage: Was ist aus Ihrer Sicht die stärkste Triebkraft des Menschen? Petri antwortete: Neid und Gier. Conle korrigierte Petri nach ihrer Erinnerung: Nein, Angst. Dieser Wortwechsel steht am Anfang dessen, was später zur AfD-Spendenaffäre werden sollte. Mein Eindruck war, dass Henning Conle die AfD unterstützen wollte, und mein Eindruck war aber auch, dass er letztlich dabei nicht persönlich in Erscheinung treten wollte, sagte Petri gegenüber Korrektiv. Conle hat Nachfragen dazu nie beantwortet. Was Conle laut Frauke Petri in dem Gespräch vorschlug, ist in Deutschland illegal. Denn nach dem deutschen Parteiengesetz sind anonyme Spenden für Parteien verboten. Zwischen Conle und Petri kam es, nach ihrer Erinnerung, zu mehreren Treffen. Am 7. Dezember 2015 trafen Petri und ihr damaliger AfD-Co-Chef Jörg Meuthen Conle in dessen Villa in Küsnacht. In einer SMS bestätigte Meuthen diesen Termin gegenüber Petri. Montag, Zürich, klappt bei mir, LG Jörg. Auf dem Treffen soll es erneut um Wahlkampfhilfe und Wahlkampf in den sozialen Netzwerken gegangen sein, erinnert sich Petri. Vor dem Treffen bombardierte Meuthen die Parteifreundin mit Kurznachrichten. In Baden-Württemberg, wo Meuthen derzeit auch Parteichef war, wurde im März 2016 der Landtag gewählt. Wegen der Flüchtlingskrise stiegen die Umfragen für die Partei zwar ohnehin wieder, aber für einen effektiven Wahlkampf brauchte Meuthen Geld. Am 11. November 2015 schickte er folgende Nachrichten: Fakt ist, ich brauche Geld für den Wahlkampf. Wann können wir telefonieren? Wenn ich also kein Geld für meinen Wahlkampf habe, werde ich keinen aussichtslosen Wahlkampf führen, heißt es in einer E-Mail von Meuthen an einen AfD-Experten für Social Media, die Korrektiv am 15. Juni 2021 veröffentlichte. Ein ominöser Verein spendet Plakate. Die Hilfe für Meuthens Wahlkampf kam. Und auch die für seine Parteifreunde in Rheinland-Pfalz. In beiden Bundesländern fanden zur selben Zeit Landtagswahlen statt. Hier hatte die AfD das erste Mal die Chance, in westlichen Bundesländern ebenfalls über die 5%-Hürde zu springen. Und plötzlich tauchten Plakate auf, und diese schürten Angst vor Flüchtlingen und Überfremdung. Blonde Mädchen mit schreckensweiten Augen in der Dunkelheit und dunkle Männer, die in Wohnungen einbrechen. Es war eine Kampagne der Angst, die zur Unterstützung der Partei aufrief. Angst sei die größte Triebkraft des Menschen, hatte Henning Conle zu Frauke Petri gesagt. Aber nicht die AfD, sondern ein Verein zur Erhaltung der Rechtsstaatlichkeit und bürgerlichen Freiheiten zeichnete für die Werbeaktion verantwortlich.